Das sind unsere Themen. Sprotte wegen Bauarbeiten geschlossen, Public Viewing in Nienburg und Kleinbrand in Lemke. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes. Guten Tag. Das Sprottezentrum in Langendamm muss wegen des Abschlusses der Bauarbeiten bis Ende Juli schließen. Während der Sommerferienzeit wird das Familien- und Kinderferienprogramm im Familienhort der Alpheide fortgesetzt. Außer am Donnerstag ist der Familienhort wochentäglich geöffnet. Das vollständige Programm gibt es ab sofort im Familienhort am Dürerring 32 sowie im Sprottezentrum selbst. Die deutsche Nationalelf trennt sich im zweiten Gruppenspiel gegen Polen mit 0:0 unentschieden. Auf der Nienburger Fanmeile in den Wallanlagen sahen erneut mehr als 2000 Besucher das zähe Spiel der Weltmeister. Gerade die gute Stimmung bewegt die Masse auch von weit her nach Nienburg. Ich komme aus Hamburg und bin hier eigentlich nur unter der Woche. Und bei jeder Europameisterschaft und Weltmeisterschaft war ich jetzt hier. Es hat Spaß gemacht. Also ich bin jetzt heute das erste Mal hier und der erste Eindruck ist ganz gut. Also ich finde, hier ist immer eine gute Stimmung und man kann hier mit seinen Freunden ganz gut Fußball gucken. Ja, die vielen Leute, dass da auch gute Stimmung hier ist. Ja, das macht einfach Spaß, hier Fußball zu gucken. Ja, ich finde, das ist ja eine sehr gute Stimmung. Man kann hier gut gucken, ist ganz gut. Also die Stimmung ist auf der deutschen Seite sehr gut. Wir sind zwar aus Polen nur zu zweit, aber wir schaffen die Stimmung für 100 Leute. Zu einem kleinen Brand wurde die Ortsfeuerwehr Lemke gestern kurz nach 19 Uhr alarmiert. Ein Kleinbus hatte bereits auf der Umgehungsstraße in Richtung Bremen einen Brand im Motorraum gemeldet. Der Fahrer schaffte es noch bis zur Abfahrt Lemke. Die Flammen konnten mit einem Feuerlöscher vom Fahrer selbst gelöscht werden. Die Ortsfeuerwehr Lemke reinigte die Fahrbahn und streute Ölbindemittel auf das ausgelaufene Motoröl. Nach einer halben Stunde war für die neuen Einsatzkräfte der Einsatz erledigt. Und wir kommen noch zum Sport mit Philipp Kessler. Die Altherrenmannschaft des SVB Steimke ist Kreismeister 2016. Im Spiel gegen den SC Uchte gewannen die Steimker deutlich mit 6:1. Besonders bitter für die Uchter, zur Pause führte der SC mit 1:0, Torschütze in der 30. Minute war Klaus Kanning. In der zweiten Hälfte drehten die Steimker dann jedoch auf, Hannes Jakobs erzielte mit einem lupenreinen Hattrick innerhalb von 24 Minuten die Steimker-Treffer 2-4. Am Sonntag wird das Ü40-Meisterschaftsendspiel in Nendorf ausgetragen. Um 15 Uhr trifft dort Lese auf den TSV Wietzen. So etwas Neueste aus unserer Lokalredaktion.